Weißt du, Gott liebt deine Anbetung so sehr. Er liebt deine Anbetung so sehr. Er liebt es, wenn du ihn anbetest. Er liebt es, wenn, ja, wenn du dich auf ihn fokussierst. Ja, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast. Ja, es ist Herrlichkeit bei ihm. Er liebt es einfach, wenn du, ja, ihn anbetest, ganz nah zu ihm kommst, ja, so von Herz zu Herz, weißt du. Und ich glaube einfach, ja, dass Gott heute, wie es bei der Begrüßung schon gesagt wurde, einfach austeilen möchte, ja. Er möchte austeilen heute für jeden Einzelnen, ja. Und er hat unseren Lobpreis gehört, er hat unsere Anbetung gehört, ja. Und er möchte jetzt einfach austeilen, ja. Ich habe so gesehen im Lobpreis, wie der Heilige Geist so wie so ein Wirbelsturm um die Welt gegangen ist, ja. So jeden Einzelnen hat er geschaut, ja. Wer möchte mitgehen? Wer möchte dienen? Wer ist bereit? Wer ist bereit, einfach vorwärts zu gehen, ja, auf ihn zu vertrauen, auf Jesus zu vertrauen, ja, ihm alles hinzugeben und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, da bin ich, ich möchte dir dienen, ich möchte dir dienen, ich möchte vorwärts gehen mit dir, ich möchte, ja, alles weglegen, was da noch ist, ich möchte einfach dich, Herr Jesus, ja, wenn du wirklich bereit bist, heute, ja, so in dem neuen Jahr einfach so reinzusteigen, ja, und zu sagen, Herr Jesus, egal was die Welt sagt, egal was da draußen ist, egal wie meine Umstände ausschauen, aber ich bin da, gebrauch du mich, ja, dann streck dich einfach mal aus, oh ja, Herr, ich danke dir, wir sind da, Herr Jesus, wir sind da, gebrauch du uns, ja, gebrauch du uns, du hast Großes vor mit jedem Einzelnen. Und ich danke dir, Herr, für neue Zurüstung. Ich danke dir für neue Zuteilung jetzt, Herr. Für jeden Einzelnen, Herr. Für jeden Einzelnen, Herr. Jeder Einzelne ist wichtig für dich. Und ich danke dir jetzt für eine neue Zuteilung, gerade jetzt in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Oh, lass es einfach regnen, Herr, jetzt. Mit dem, was du hast, Herr. Mit dem, was du hast, auf jeden Einzelnen von uns. Oh, das Meer, danke. Wehe, Heiliger Geist. Oh, wehe. Wehe. Oh. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für neue Zuteilungen, Herr. Für neues Feuer in den Herzen, Herr. Für neues Feuer in den Herzen, Herr. Oh, danke, Herr, da ist neue Frische, neue Kraft, neue Herrlichkeit. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, ich sehe gerade so im Geist, das sind Träume, die wie so verschlossen sind noch. In so einem Safe, und ich sehe einfach gerade, wie Jesus einfach den Schlüssel reinsteckt und diesen Safe, den Schlüssel umdreht, ja, wie einfach die Träume, die du hast in deinem Herzen, ja, sichtbar jetzt werden, und das setze ich jetzt frei in dem Namen Jesus, das setze ich jetzt frei, wenn du Träume in deinem Herzen hast, die du schon länger hast, ja, und die noch nicht sichtbar geworden sind, wo du immer wieder dafür betest, wo du immer wieder dankst da dafür, ja, und ich sehe einfach gerade, wie Jesus so den Schlüssel rumdreht und wie das jetzt ins Sichtbare reinkommt. Wen betrifft es? Wen betrifft es von euch? Streck einfach mal deine Hand aus. Ja, das sind einige. Halleluja. Und ich danke dir jetzt, auch am Livestream, glaube ich, das betrifft viele, ja, wo einfach Träume haben, die noch nicht sichtbar geworden sind, wo du immer dafür gebetet hast, ja. Streck dich jetzt auch am Livestream da dafür aus. Ja, wir aktivieren das jetzt in dem Namen Jesus. Ich danke dir. Danke, Herr. Du hast das Wollen in die Herzen reingesetzt. Du hast die Träume in unsere Herzen reingesetzt, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr. Das ist ja, dass du diesen Schlüssel reinsteckst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Schlüssel jetzt umdrehst, bei jedem Einzelnen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass diese Träume von jedem Einzelnen jetzt in Existenz kommen, in Sichtbare kommen, und zwar jetzt in dem Namen Jesus. Danke, Herr, dass es freigesetzt ist, dass dieser Safe, ja, dass dieses Verschlossene jetzt auf ist und dass es rauskommt. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Oh, da ist Neues. Da ist ein frischer Wind. Da ist ein frischer Wind des Geistes. Halleluja. Halleluja. Und er möchte dich tragen. Er möchte dich tragen. Und ich glaube, ganz wichtig für dieses Jahr ist es, nicht es selber zu machen, ja, nicht aus eigener Kraft es zu tun, sondern sich hinzugeben in den Fluss des Geistes, der gerade jetzt hier auch fließt, in den Fluss dieser Liebe, einfach reinzuspringen und zu sagen, Herr Jesus, mach es du. Herr Jesus, du hast den besten Weg für mich. Du hast den Weg für mich vorbereitet. Auch dieses Jahr, 2024, will ich mich dir ganz hingeben in diesen Fluss, in diese Liebe. Ja, ich sehe in diesem Fluss, in diesem Fluss der Liebe, in diesem Fluss des Geistes sehe ich Heilungen. Ich sehe Finanzen, die freigesetzt werden. Oh, danke, Herr. Beziehungen, die wieder in die göttliche Ordnung kommen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, ich sehe Organe, die einfach wieder da sind. Halleluja. Danke, Herr. Oh, wisst ihr, dieses Jahr ist wirklich ein Jahr, wo wir, ja, wie es der Pastor auch schon gesagt hat, unsere Zeltpflöcke weit spannen sollten. Wo wir Gott nicht eingrenzen sollten, sondern wo wir sagen sollten, nichts ist unmöglich mit meinem Gott. Ja, wie David es schon gesagt hat, egal was vor dir steht, egal wer vor dir steht, egal welche Herausforderung da ist, mit meinem Gott ist alles möglich. Mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Geb dich da wirklich rein. Mach es zu deinem Motto 2024. Ein Jahr, wo nichts unmöglich ist. Ein Jahr, wo alles möglich ist. Ein Jahr, wo wirklich Durchbruch da ist. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dann hatte ich noch so ein Wort, einfach ein Wort gelingen. Und ich hatte den Eindruck, damit, dass du ja in letztes Jahr auch, ja, die letzten Wochen, Monate einfach damit zu kämpfen hast, dass einfach Sachen nicht gelungen sind. Also wo du einfach Sachen immer wieder hattest, die einfach missglückt sind, wo kein Durchbruch da war, wo einfach wie eine Mauer da war, wo du gemerkt hast, irgendwie du kommst nicht vorwärts, ja, wo einfach irgendwas gefehlt hat. Ja, betrifft es jemanden von euch, wo du gesagt hast, hey, da ist kein Durchbruch da bei dir? Ja, noch jemand bei dir? Bei dir auch? Ja, bei dir auch. Ja, ich habe einfach das Wort gelingen gesehen. Und das möchte ich euch jetzt einfach zusprechen. Ja? Auch du am Livestream, wenn du letztes Jahr vielleicht damit zu kämpfen hattest, dass eigentlich mehr schief gelaufen ist, als dass es richtig gelaufen ist, ja, habe ich jetzt einfach das Wort gelingen für dich gesehen. Und ich möchte es jetzt freisetzen. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Dein Wort sagt, Herr, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Dein Wort sagt, dass uns alles gelingt, was wir anpacken. Dein Wort sagt, dass du für uns bist. Und wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Und im Namen Jesus setze ich jetzt da wirklich Gelingen frei. Bei jedem Einzelnen, ja. Das Jahr 2024 wird ein Jahr des Gelingens sein, ja. Ein Jahr des Durchbruchs sein, ja. Bei jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Alles, was da versucht wurde, vom Teufel reinzusetzen, alles, was da versucht wurde, eine Mauer reinzusetzen, dass es ausschaut, dass es nicht mehr weitergeht, spreche ich jetzt rein, gelingen in Jesu Namen. Ich spreche rein, gelingen in die Finanzen, gelingen im Beruf, gelingen, ja, bei der Gesundheit, gelingen, überall ist deine Fülle, Herr. Wir sprechen deine Fülle hinein in jedem Bereich unseres Lebens, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Bei dir ist nichts unmöglich. Bei dir ist alles möglich. Und ich danke dir, Herr, dass wir dieses Jahr wirklich mit dir vorwärts gehen und uns alles gelingt, was wir anpacken. Weil wir den Weg gehen, den du vorbereitet hast, Herr. Danke, Herr. Und wenn auch Umstände anders ausschauen mögen, wir lassen unseren Blick nicht los, auf dich gerichtet. Und da ist Gelingen. Da ist Gelingen. da ist Kraft und da ist Stärke. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für mehr von dir, Herr. Danke, Herr, für mehr von dir, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt, ja, jeden Einzelnen wirklich nochmal persönlich touchst mit deiner Kraft und mit deiner Stärke. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, lasst uns, ich habe einfach gerade den Eindruck, lasst uns einfach kurz mit Musik im Hintergrund einfach nochmal den Geist einfach wehen lassen. Ja, genieß es einfach mal und lass dir zeigen, was der Geist dir zeigen möchte. Ich habe einfach den Eindruck, er möchte dich jetzt wirklich persönlich touchen. Lass dich von nichts ablenken. Ja, lass dich einfach fallen in diesen Strom. Seine Herrlichkeit ist hier. Möchte dich wirklich berühren, jetzt mit seiner Liebe ganz neu berühren, tiefer reinziehen in sein Herz. Lass es einfach zu. Leg alles ab, jeden Gedanken. Lass dich einfach berühren von ihm mit seiner Liebe. Auch du am Livestream, lass dich berühren von seiner Liebe. Danke, Herr. Du bist wunderbar, Herr. Du bist so wunderbar. Halleluja. Halleluja. Ich habe bei dir habe ich noch was gesehen, Stefan. Ich habe bei dir wirklich so die Überschrift drüber gesehen, Erfolg. Ja, und ich glaube, ich habe einfach so den Eindruck, 2024 wird wirklich ein erfolgreiches Jahr für dich, sowohl beruflich als auch privat. Ja, Gott hat das vorbereitet und ich habe einfach gesehen, wie du auf der Straße gehst. Erfolg einfach, ja. Danke. Und das setzt mal jetzt frei, diesen Erfolg in Jesu Namen. Halleluja. Und bei dir habe ich auch so ein Wort drüber gesehen heute, ja, gelingen. Einfach gelingen, ja. Und egal, was du ja beim Studium oder was, ja, gelingen. Mach dir keine Sorgen, einfach gar nichts, einfach alles weg, gelingen. Gott, ich habe einfach so den starken Eindruck gesagt, ja, vom Heiligen Geist so, er wird es dir gelingen lassen. Halleluja. Halleluja. Wow, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Lasst uns ihn einfach nochmal einen Applaus geben. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist super genial gut. Super genial gut. Und mit dieser Einstellung wollen wir wirklich durchstarten. Halleluja. Und jetzt dürfen wir den ersten Prediger heute begrüßen. Das ist Tobi. Und ich gebe das Wort an dich. Gebt ihm mal Applaus. Ich sage euch, Gott ist gut. Amen, Gott ist gut. Weißt du, jetzt beginnt ein neues Jahr und Gott ist immer noch gut. Ja? Und weißt du, es wird immer besser. Es wird immer besser, weil wenn wir mit Gott unterwegs sind, gibt es nur vorwärts. Es gibt nur Aufwärtssteigen. Ja? Weißt du, und jetzt beginnen wir ein neues Jahr, wo wir wieder von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Weißt du, im Verstand kriegen wir das manchmal einfach nicht so richtig auf die Kette. Aber weißt du, mit Gott geht es tatsächlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja? Und deswegen freuen wir uns wirklich auf ein neues Jahr mit Gott. Ja? Weißt du, unsere Wege sind geebnet. Er hat unsere Wege geebnet und wir müssen einfach nur vorangehen. Ja? Das ist das Wichtigste einfach, glaube ich, was wir immer tun sollten. Und es gilt jetzt auch fürs neue Jahr, einfach immer vorwärts zu gehen. Immer vorwärts zu gehen. Nie stillzustehen. Ja? Jetzt haben wir zwei Wochen hinter uns, wo es einfach recht ruhig ist. Ja. Weihnachten ist einfach so eine Zeit, da ist irgendwie alles, gefühlt ist da alles runtergefahren. Ja. Viele Firmen arbeiten gar nicht, da geht gar nichts. Ja. Aber weißt du, jetzt sind wir im neuen Jahr und ich glaube, dass Gott so richtig wieder, oder er hat nie aufgehört in Wirklichkeit, aber Gott will einfach so richtig mit uns durchstarten. Ja. Und deswegen, weißt du, jetzt im neuen Jahr, sei bereit, wirklich das zu ergreifen, was er für dich hat. Ja, sei wirklich bereit, das zu ergreifen. Ja. Und ich hatte im Lobpreis gerade noch so, kam mir so die Stelle, ja, weißt du, dass wir uns wirklich bereit machen, wenn im Psalm 81,10 steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Ja, er hat uns heraufgeführt. Ja. Wir sind jetzt, also es war im alten Bund, aber wir sind jetzt neue Schöpfung geworden. Er hat wirklich aus uns neue Schöpfung gemacht. Wir sind aus ihm geboren. Ja? Und dann steht weiter, tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Ja, also wenn du nicht weißt, was du tun sollst oder was du sagen sollst, mach deinen Mund auf und er wird ihn füllen. Ja? Es ist ja so einfach, es ist eine Verheißung. Ja? Steht im Psalm 81,10. Also es ist wirklich unser Job, wirklich unseren Mund aufzumachen und es ist sein Job, ihn zu füllen. Ja? Und das ist einfach die Art und Weise, wie er mit uns zusammenarbeiten will. Ja? Wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft tun, aber er gebraucht uns. Ja? Wir sind wirklich Gefäße, die Gott benutzen möchte, um Reich Gottes hier auf die Erde zu bringen, um Reich Gottes zu bauen, ja? Um Menschen hereinzuziehen ins Reich Gottes, um die gute Botschaft zu verkündigen, um die gute Botschaft einfach hinauszubringen in die Welt. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet hatte, da hatte ich einfach so ein Bild bekommen. Ich fand es jetzt wirklich sehr erstmal lustig, interessant. Und zwar habe ich habe einen Kreisel gesehen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch früher oder vielleicht immer noch mit Kreiseln gespielt hat. Ja, vielleicht hast du einen einfach zur Hand und ab und zu spielst du mit einem Kreisel. Ja, aber ich meine, ihr kennt alle Kreisel. Ja, und das Faszinierende an Kreiseln ist ja, du drehst sie an, ja, und sie bleiben einfach stabil stehen. Ja, also ich meine, wenn du nicht andrehst, unmöglich den Kreisel einfach hinzustellen. Ja, fällt dir sofort wieder um. Aber wenn der Kreisel in Bewegung ist, ja, wenn er sich dreht, dann bleibt er stabil. Und ich hatte einfach so, wie wenn Gott sagt, wenn wir uns wirklich um das richtige Zentrum drehen, um Jesus Christus, dann kriegen wir wirklich Stabilität. Ja? Dann macht es stabil. Und bei einem Kreisel kannst du das halt bildlich sehen, weil wenn der Kreisel sich dreht, den kannst du in der Drehung, kannst du den auch anstupsen, ja? Der bewegt sich vielleicht ein bisschen zur Seite, aber er fällt nicht sofort um. Ja? Also wenn wir uns wirklich um das richtige Zentrum drehen, ja? Und zwar das richtige Zentrum ist eben Jesus Christus, das richtige Zentrum sind nicht wir selber. Ja? Wenn wir uns um ihn drehen, dann gibt es uns Stabilität. Ja, weißt du, und dann kann auch mal jemand von der Seite kommen oder irgendein Umstand kommen oder dich irgendwas anschubsen, ja, machst du vielleicht mal kurz einen Schritt zur Seite, aber du bleibst stabil, ja, dich weht nicht so leicht alles irgendwie hin und her und vor und zurück und wie auch immer, ja, sondern dadurch bleiben wir wirklich stabil, ja, und dann, das Bild ging irgendwie weiter, weil das Prinzip vom Kreisel, das gilt zum Beispiel auch beim Fahrrad, ja. Wenn sich dein Rad am Fahrrad bewegt, ja, ist dasselbe Prinzip wie beim Kreisel. Es verleiht einfach oder gibt einfach Stabilität. Ja. Wenn du ein Fahrrad im Stehen hast und lässt es los, ich meine, das fällt dir sofort um. Ja, ich habe jetzt nachgelesen, ein Fahrrad ab ca. 21 km/h fährt ein Fahrrad auch ohne Fahrer stabil geradeaus. Ja, und das war für mich einfach irgendwie so ein Bild, wo ich gedacht habe, dass Gott einfach auch wichtig ist, eben, dass wir in Bewegung bleiben. Ja, dass wir wirklich vorwärts gehen. Ja, dass wir fahren. Und wenn du vielleicht, weil du startest jetzt vielleicht ins neue Jahr und du denkst dir vielleicht, meine Güte, ich weiß gar nicht, wo Gott mich haben will, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Aber ich ermutige dich wirklich, weißt du, geh einfach vorwärts. Und das Gute bei Gott ist ja, er kann dich ja auf dem Weg noch korrigieren. Ja? Er kann dir auch auf dem Weg noch zeigen, wo es lang geht. Er kann auch sagen, hier, guck mal, schau mal, geh mal besser so oder geh mal eher links. Ja? Er kann dich auf dem Weg noch leiten, er kann dich auf dem Weg noch führen. Aber wenn du halt nur da stehst, ja, und gar nicht weißt, was tun, weißt du, dann guckst du mal links, mal rechts, auf einmal drehst du dich um, ja, du weißt gar nicht mehr, wohin, und dann weht ein Windchen von rechts und weht dich auf die Seite und dann kommt ein Wind von vorne und weht dich wieder zurück. Aber wenn du wirklich mit Gott vorwärts gehst, ja, und weißt du, vorwärts gehen heißt eben auch, dass du vielleicht in der Gemeinde irgendwo integriert bist, ja, dass du irgendwo einen Dienst tust, dass du mitarbeitest oder egal, oder dass du rausgehst, ja, das Evangelium verkündest, evangelisierst, dass du einfach was tust mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ja. Und wie gesagt, vielleicht ist das noch nicht das, wo dein Endziel ist, ja, wo Gott dich wirklich endgültig haben will, aber wichtig ist einfach, dass du vorangehst, ja, dass du einfach vorwärts gehst, ja, und auf dem Weg, im Gehen, kann Gott dich immer noch korrigieren, kann sagen, hey, schau mal, hier wäre das nicht besser, ja, oder wie auch immer, ja, aber einfach dieses Vorwärtsgehen ist entscheidend, ja, und Vorwärtsgehen, ja, ist wirklich auch, ja, ich meine, Gott hat unsere Wege bereitet, aber wir müssen uns halt schon auch immer wieder entscheiden, weiterzugehen, ja, das ist schon immer wieder, braucht es auch eine Entscheidung von uns, wirklich voranzugehen, ja, alte Erfahrungen hinter uns zu lassen, ja, wo du vielleicht dachtest, ja, das weiß ich eh, wie es läuft, das kenne ich schon, ja, das einfach hinter dir zu lassen und sagen, Herr, wenn jetzt dieses neue Jahr beginnt, ich will ganz neu dich erleben in diesem Jahr, ja, ich will dich ganz neu erleben im Januar, ich will dich im Februar genauso wieder neu erleben und so weiter und jeden Tag neu, ja, Gott ist auch jeden Tag neu, ja. Weißt du, wenn du dir die Kirchengeschichte, die Erweckung anschaust, weißt du, die verschiedenen Erweckungen, das war immer das frische Wirken Gottes, aber keine Erweckung war genauso wie die andere, weil Gott immer frisch und immer neu gewirkt hat und halt immer etwas anders als vorher. Ja? Deswegen, du kannst nicht heute irgendwie wissen, was Gott tun möchte. Können wir nicht wissen. Ja? Deswegen ist einfach wichtig, dass wir offen sind, dass wir uns einfach auf ihn einlassen, ja, dass wir Gemeinschaft da mit ihm haben, offen sind für das, was er uns zeigen will, offen für das, wo er uns hinführen will, ja, dass er uns wirklich, dass wir Eindrücke bekommen können, einfach was er mit uns vorhat in diesem neuen Jahr. Und wenn du, weißt du, wenn du vielleicht wirklich sagst, ich habe keine Ahnung, ja, was Gott möchte, ich meine, es gibt zum Beispiel den Missionsbefehl von Jesus, wo ganz einfach drin steht: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen Jesus, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, und lehrt sie alles, alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also hat Gott oder Jesus zu seinen Jüngern gesagt, weißt du, dass wir einfach hingehen und die Menschen zu Jüngern machen. Ja. Menschen zu Jüngern machen. Das ist unser Job, weißt du, und das kannst du überall tun, überall, wo du Menschen begegnest. Ich meine, jeder hat jeden Tag irgendwelche Menschen um sich rum, ja. Du kannst jedem die gute Botschaft weitergeben. Du kannst jedem von Jesus erzählen, ja. Weißt du, wir haben dieses neue Leben, ja. Wir haben das, oder wir erleben das einfach, was er für uns getan hat, ja. Dass er wirklich eine neue Schöpfung aus uns gemacht hat, ja. Und wirklich, ja, was das bedeutet für unser Leben. Leben wirklich voll Glück, ein Leben voll Gesundheit, ja, voll Überfluss, ja. Und das ist das, was wir anderen Leuten weitergeben, ja. Und ich meine, noch eine Stelle, Matthäus 10, 8 steht, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, ja. Weißt du, das sollen wir tun, ja. Damit hat er uns beauftragt, ja, wirklich dahin zu gehen. Und dann, weißt du, wenn dir ein Kranker begegnet, sei einfach mutig und sei kühn und sag, hey, darf ich für dich beten? Kann ich dir die Hände auflegen? Ja? Weißt du, und ich meine, was soll es? Selbst wenn du sagst, okay, ich probiere es jetzt halt einfach mal aus, ja? Selbst wenn du vielleicht im ersten Moment nicht viel Glauben hast, weißt du, es ist nicht deine Kraft, aber wenn du wirklich diesen, ich sage jetzt mal einfach diesen Mut oder diese Kühnheit einfach nimmst, ja, und wirklich das tust, weißt du, Gott wird das wirklich bestätigen, ja. Und wenn es mal nicht passiert, was soll's, ja? Machst du es beim nächsten wieder? Gehst du auch wieder hin, legst ihm die Hände auf, ja? Betest für die Leute, ja? Das ist das, was er von uns möchte, ja? Dass wir das, was wir empfangen haben, letztlich ist es ja einfach so, das, was wir empfangen haben, dass wir das weitergeben können, ja? Und weißt du, das können wir niemandem vorenthalten, ja? Das ist das allerbeste Leben, was er uns geschenkt hat. Und das geben wir weiter, überall, wo wir hinkommen, ja? Amen. Genau, das geben wir weiter. Ja. Ich habe mich auch am Anfang vom Jahr so ausgestreckt, so einfach zu schauen, so was hat Gott so auf dem Herzen für mich, für uns alle, für einfach, ja, einfach so ein bisschen reingehört. Und was ich wirklich gehört habe, ist so, er will, dass wir wirklich bei ihm sind, dass wir wirklich nah an seinem Herzen sind. Also es ist ihm, glaube ich, wirklich wichtig. Ich meine, wir sagen immer, ja, hab Gemeinschaft mit dem Herrn, hab deine stille Zeit und so weiter. Und das ist wichtig. Aber weißt du, Gott will wirklich, dass wir da wirklich ganz all in gehen, ganz reingehen, weißt du, ganz nah an seinem Herzen sind. Weißt du, du kannst es, weißt du, Gott will, dass du ihn wirklich kennst, dass du wirklich nicht nur, das ist ja oft okay, Gott hat zu mir gesprochen und so weiter und Gott redet ja auch durch Worte, aber Gott redet auch durch so Eindrücke und so weiter. Und weißt du, Gott will, dass du ihn wirklich kennst, wie, wenn du verheiratet bist, deinen Partner oder wenn du irgendwie einen guten Freund hast, wie du den kennst, wo du weißt, hey, der muss dir nicht unbedingt sagen alles, sondern du weißt schon von so kleinen Signalen, weißt du, okay, gerade geht's gut, gerade geht's weniger gut, gerade ist weniger was, weißt du, dass du das weißt, du, dass du wirklich sensibel bist, weißt du, und Gott will, dass wir wirklich sensibel für ihn sind, weißt du, dass du nicht, ja, dass du nicht irgendwie, dass du weißt, du, dass du nicht immer wissen musst, okay, immer dich fragen muss, ja, ist das okay oder ist das eher Sünde oder ist das gut, so zu machen, so, dass du nicht irgendwie deinen Moralkodex so brauchst, sondern dass du schon vom Gespür her hast, hey, das ist es einfach nicht, dass du im Geist immer weißt, hey, dass du unterscheiden kannst, hey, das ist dran, das ist nicht dran, weil du merkst in der Zeit jetzt auch, es werden Dinge immer verwaschener, überall ist Unklarheit, man weiß nicht, okay, ist das eine Grauzone, ist das klar? Und weißt du, da ist es wichtig, dass du nah an seinem Herzen bist und dass du weißt, okay, was ist dran und was ist wirklich auch das, was Gott will, dass du wirklich sensibel dafür bist. Weißt du, Gottes Wille ist nicht irgendwie so, gibt ja irgendwie, in manchen religiösen Kreisen hast du es so gemacht, ja, der Herr wirkt in wundersame Weise oder der Gottes Wille ist unerfassbar oder so. Und manchmal wollen sie das Richtige damit sagen, aber weißt du, Gottes Wille ist nicht irgendwo verschlossen, irgendwo weiß keiner, was er eigentlich will, ist irgendwie so ein Mysterium, sondern, weißt du, Gott hat seinen Willen offenbart, Gott hat sich offenbart, weißt du, es ist nicht irgendwie verborgen, sondern wir können es aufdecken, wir können wissen, was er will, wir können wissen, was er für unser Leben will, wir finden es im Wort, wir finden es überall, weißt du, und ich glaube, da ist wichtig, dass wir feststehen und da uns auch nicht ins Wanken bringen lassen, weil ich meine, es ist, habe ich irgendwie so von Leuten in der Welt so gehört, dass man hat ja immer gesagt, ja, nächstes Jahr wird mein bestes Jahr oder so und so weiter und inzwischen einfach, weil die letzten Jahre vielleicht auch nicht so toll für viele waren, haben sie gesagt, ja, wir haben inzwischen aufgegeben, wir gucken jetzt gar nicht mehr, sagen, ja, es soll nur nicht schlimmer werden oder so. Aber weißt du, das ist nicht unsere Einstellung, das ist nicht, wie wir denken. Wir sagen, hey, das wird das beste Jahr. Und ich weiß, die Herausforderungen werden zunehmen. Weißt du, du siehst es in der Welt, es geht genau weiter wie die Jahre zuvor. Aber weißt du, das ist nicht unser Standard, das ist nicht, wo wir drauf stehen, sondern wir kommen von einer anderen Welt, wir haben eine andere Quelle und da stehen wir drauf und da stehen wir auch fest drin, weil, weißt du, das ist auch, weißt du, die Herausforderungen nehmen zu und du merkst, es wird überall erschüttert, weißt du, es gibt auch unter Christen gibt es Leute, die erschüttert wurden, du siehst da Leute, die ihren Glauben verlieren oder da und, weißt du, das ist einfach, deswegen ist es wichtig, dass du feststehst, dass du weißt, worauf du stehst, auf welchem Fundament du gegründet bist und dass du da dich nicht trennen lässt, nicht abbringen lässt. Genau, ich habe eine Stelle von dazu gefunden, von, das ist in Joel 3, Vers 1 bis 5. Ich habe eigentlich nur Vers 5, also davor spricht er davon, dass was auch Petrus in der Apostelgeschichte predigt, dass er in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch und so weiter. Und in Vers 5 sagt er dann, oder sagt Joel dann, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Also da spricht es von übrig gebliebenen einfach. Leute, die ja übrig geblieben sind. Und weißt du, ich glaube, wir wollen zu diesen übrig gebliebenen gehören, die einfach, weißt du, die einfach weitergegangen sind. Weißt du, wo alle möglichen vielleicht irgendwo auf anderen Wegen gegangen sind, irgendwo vom Weg abgekommen sind. Weißt du, so, da sollen wir die sein, die übrig geblieben sind, die dran geblieben sind, die da geblieben sind. Und wichtig dafür ist, habe ich gesehen, ist einfach, dass man das Feuer heiß hält, weißt du, dass du im Feuer bleibst, weißt du, und das heißt nicht nur so, oh ja, ich bin feurig, habe ich auch oft gesehen, dass Leute irgendwie, die waren am Anfang, die waren ja voll heiß und so weiter und waren richtig mit dabei, aber nach ein paar Wochen war irgendwie ausgebrannt und dann hast du nicht mehr gesehen oder so. Und weißt du, deswegen, du musst das Feuer auch aktiv am Brennen halten. Weißt du, das ist eine Verantwortung, das am Brennen zu halten. Und dann musste ich so an die Schule denken. Das hatten wir irgendwie im Unterricht, glaube ich, gelernt mal. Da gibt's, ein Feuer hat eigentlich so drei Komponenten, die es braucht, damit es am Brennen bleibt. Also da ging es eigentlich, hat die Feuerwehr so gesagt und die hat dann gesagt, welche Komponente sie wegnehmen. Aber da eigentlich ist es Sauerstoff, Temperatur und Brennmaterial, hatten wir damals gelernt. Weißt du, genau die Komponenten musst du eigentlich bei dir dann auch halten. Weißt du, Sauerstoff ist ja in der Atmosphäre, das ist einfach die Gegenwart Gottes. Das ist einfach, dass du in seiner Atmosphäre bist, dass du dich einfach da aufhältst, wo das Feuer brennen kann, wo das Feuer atmen kann. Und Temperatur ist einfach auch dieses Heißsein, dieses, du bleibst dran, weißt du, du lässt dich nicht abbringen, du lässt dich nicht rausbringen. Und ich meine, Brennmaterial, denke ich, versteht sich von selbst, ist einfach das Wort Gottes, ist einfach, dass du dich nährst, weißt du, ich glaube, es ist wichtiger als je zuvor, dass du wirklich in der Bibel liest, dass du dir das Wort Gottes gibst, dass du einfach dich davon ernährst, auch wenn du, weißt du, wenn du sagst, okay, ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, ich lese drin, verstehe nichts, lies weiter, irgendwann gehen dir Dinge auf, ich habe es auch bei mir manchmal gemerkt, ich lese dann manchmal Stellen und nehme nicht viel mit, aber ich lese dann weiter und dann kriege ich zusätzlich immer noch ein Vers des Tages, zeigt mir die Bibel-App immer an. Und wenn ich die lese und in letzter Zeit merke ich, hey, ich nehme da immer viel mehr mit, weißt du, selbst weil du ernährst dich davon. Und dann gibt es vielleicht mal Stellen, wo du nicht viel mitbekommst, aber es bewirkt trotzdem was in dir und irgendwann geht der Same auf und du merkst, hey, da steckt ja voll viel drin, weißt du, da steckt richtig viel drin im Wort Gottes. Eigentlich alles, was du brauchst, findest du da drin. Und das ist einfach auch, das merkst du, das Wort Gottes ist wirklich was, wenn du da drin gegründet bist, dann, weißt du, dann bringt dich nicht so schnell was ins Schwanken, weißt du, dann stehst du stabil, weißt du, dann so wie das Fahrrad vom Tobi, das einfach feststeht, das nicht ins Schwanken gebracht wird, weißt du, von irgendwelchen Lüften in der Welt oder neuen Ideen oder irgendwas, sondern dann stehst du fest, dann weißt du, hey, im Wort ist alles, was du brauchst und da hast du alle Antworten. Genau. Und ich habe dann also zu diesem übrig gebliebenen oder so, habe ich noch gesehen, das sind, weißt du, das sind jetzt nicht nur irgendwie, das wird nicht nur irgendwie eine Gruppe von, also eine Gemeinde sein oder eine Gemeindebewegung, weißt du, das ist von überall her, weißt du, überall, wo Menschen einfach von Herzen Gott nachfolgen, wo sie voll mit Gott gehen, weil auf unterschiedliche Weise Christen kennengelernt, jetzt nicht nur aus der Gemeinde, sondern auch andere. Und du hast immer gesehen, weißt du, es gibt eigentlich in jeder Denomination gibt es eigentlich Leute, die voll mit Jesus gehen, die da voll das Herz für haben. Und es gibt eigentlich auch in fast jeder Leute, die halt so, ja, so mitgehen oder halt, ja, aus, die nicht so am Brennen sind. Weißt du, Gott ruft diejenigen, die am Brennen sind, weißt du, von überall her, weißt du, und deswegen, weißt du, lass dich da nicht einschränken, wenn das jemand ist, wo du denkst, ah ja, was die glauben, muss ich, weißt du, solange das Fundament wirklich Jesus ist und sie da klar stehen, dann, weißt du, dann wird Gott das benutzen, weißt du, und dann lass dich da nicht von, von so Unterschieden im Glauben abbringen oder von so Streitereien. Weißt du, lass das nicht irgendwie dazwischen kommen. Das ist viel wo der Feind auch Spaltung setzen will. Du hast es zum Beispiel, habe ich so gesehen, oder man hat es in Israel auch gesehen, im natürlichen, also der Pastor sagt ja immer, dass Israel der Zeiger auf der Weltenuhr ist und dass vieles, was du da im Weltlichen siehst, auch sich dann auf uns übertragen lässt. Und was interessant war, bevor das alles losging, am 7. Oktober mit den Anschlägen, bevor das losging, war in Israel richtig Spaltung. Weißt du, die hatten irgendwie, da gab es so Justizreform, muss ich gar nicht die Details kennen, aber die waren hin und her, da waren die Leute auf den Straßen demonstriert und du dachtest, was ist da eigentlich los? Und weißt du, aber seitdem das gewesen ist und so schrecklich das auch war, aber seitdem ist da eine Einheit, weißt du, in Israel, die sind sich alle einig, was sie machen müssen. Da gibt es keinen, der irgendwo sagt, nee, ganz anders. Das ist eher von außen. Weißt du, seitdem ist da eine Einheit da. Und weißt du, es ist genauso, dass bei uns wirklich dann, weißt du, im Leib Christi will er diese Einheit bewirken. Weißt du, er will diese Einheit bewirken. Weißt du, wo man nicht sagt, ja, aber wir glauben das so und wir glauben das so, sondern wo du sagst, hey, wir glauben Jesus, wir gehen mit Jesus. Und was, wenn du dir das auch anschaust, ist, manchmal merkst du bei anderen, die glauben vielleicht was anderes und ist vielleicht auch andere Lehre oder nicht alles richtig, aber manchmal siehst du, hey, die haben irgendwas, haben sie von Gott empfangen und die haben das kultiviert und die leben das, weißt du, und die haben da vielleicht sogar Dinge, wovon du sogar profitieren kannst, wo du sagst, hey, wenn ich mir das zum Vorbild nehme, dann in dem Bereich, dann kann ich da auch was von mitnehmen. Und weißt du, so will Gott das alles zusammenführen, dass wir dann alle von profitieren, weißt du. Paulus sagt, wir erkennen nur stückweise und sehen nur stückweise. Und ich glaube, so ist es auch, dass jeder, weißt du, jeder hat ein Stück oder sieht auch unterschiedliche Aspekte von Gott und hat ein Stück. Und weißt du, wenn das alles zusammenkommt, dann, weißt du, dann kann ein ganzes Bild draus werden. Deswegen braucht es diese Einheit. Und ich glaube auch, dass Gott wirklich das so haben will, dass es wieder wie zusammenfließt. Weißt du, wo diese Streitereien waren, dass wirklich da eine Einheit kommt, dass es zusammenfließt. Dann habe ich so diesen Begriff gehabt, Confluence. Also gibt es im Deutschen den Begriff theoretisch auch, aber wird nicht so oft benutzt. Und wir waren im Urlaub in Lyon und da gibt es ja das, dass diese Rhône und Saône sind, das glaube ich, zwei Flüsse und die fließen da einfach zusammen wieder. Nennt sich dann der Confluence, da kannst du auch hingehen, an dem sehen, wie die Flüsse beide zusammenfließen. Ist jetzt nicht so spektakulär. Aber es ist halt, weißt du, da fließen diese beiden Flüsse zusammen. Und weißt du, ich glaube, so will das Gott auch, dass einfach die Dinge zusammenfließen wieder, dass es wieder zu einem Strom wird, weißt du, zu einem starken Strom, der dann alles übernimmt. Und Confluence, den Begriff kannte ich auch vorher, weil das ist, bei mir in der Arbeit gibt es so ein Tool, das heißt, wird in der Entwicklerbereich, im Entwicklungsbereich sehr stark verwendet, das heißt auch Confluence. Und da geht es, was da gemacht wird oder wofür das Tool da ist, hat ja jeder Entwickler, also in dem Bereich ist es meistens so, dass ein Entwickler weiß irgendwie alles und oder kennt es, kennt in einem Bereich alles und so ziemlich alle anderen nicht. Und wenn der dann die Firma verlässt, ist die Panik groß. Und deswegen hat man dieses Tool, weil da dokumentiert man dann, schreibt man dann, okay, wenn du das machen willst, musst du hier und das beachten und so, quasi Anleitungen, dokumentiert das alles. Und sammelt das dann alles. Also da fließt das ganze Wissen quasi zusammen. Und weißt du, so wird das dann, so hat es Gott auch vor, dass wirklich wir alle in Einheit gehen und dann fließt alles, was jeder zu geben hat, jede Fähigkeit, jede Gabe, jede Erkenntnis, all das fließt dann in eine Einheit zusammen und dann, weißt du, dann wird das so ein starker Strom, der wirklich einfach in der Zeit wirklich auch stabil sein wird. Weißt du, so. Weißt du, es ist auch so, wenn du siehst vom Stabilsein her oder vom, dass es vorangeht, weißt du, so ein kleines Rinnsal oder so, das kannst du leicht stoppen, weißt du, da musst du nicht viel machen, um so ein Rinnsal, das stoppt sich fast von selbst oder so. Aber weißt du, so einen großen Strom, weißt du, so einen richtigen Strom, versuch da mal was dagegen zu stellen, das kriegst du nicht hin, das kriegst du nicht gestoppt, weißt du, und deswegen, ja, ist es einfach echt wichtig, dass wir nicht irgendwie jeder sein kleines einzelnes Rinnsal, sondern dass wir als Einheit zusammenkommen und wirklich vorangehen. Gott ist gut, oder? Ich finde ihn ziemlich gut. Was mir eingefallen ist, es gibt ja auch Stützräder, ne? Also wir haben das bei unseren Kindern, haben wir immer Stützräder dran gemacht. Und was mir dabei aufgefallen ist, die lernen erst das Fahrradfahren, wenn du die Stützräder irgendwann wieder abmachst. Ja? Also mit Stützrädern kannst du es noch gar nicht. Du kannst dich darauf verlassen, das trägt und du fällst nicht runter. Aber irgendwann müssen mal die Stützräder abgeschraubt werden. Und das ist ein großer Tag, weißt du. Wenn in deinem geistlichen Leben die Stützräder abmontiert werden von Gott. Ich weiß noch, wie ich Fahrradfahren gelernt habe. Ich habe es ziemlich spät gelernt. Das war irgendwie ein lauer Sommerabend. Und dann irgendwie, ich habe gewusst, irgendwann muss ich mich trauen, dass die Sache trägt, dass das funktioniert. Ja. Bei vielen anderen hat es funktioniert, ja, auch wenn sie manchmal auf die Dings gefallen sind. Ja. Aber irgendwann musst du mal anfangen, abzuspringen. Ja. Wie bei Petrus, wo der aus dem Boot raus ist, ist es fast so ähnlich. Ne? Und das war der Hammer, der Tag, das weiß ich noch wie heute, oder der Abend. Ja. Meine Eltern haben mich nicht mehr von dem Ding runtergekriegt. Ja. Du, wenn du das dann kannst, ja, das ist gewaltig. Ja. Und ich glaube, Gott hat vor, bei einigen von uns die Stützräder abzuschrauben. Ja. Und das ist eine gute Sache, das ist echt eine gute Sache, ja, weil dann wird es ernst und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und dann wird's gut. Ich habe auch einen Vers bekommen, der mich die ganzen letzten ein, zwei Wochen beschäftigt. Und nicht schwach im Glauben sah er, also Abraham, seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Weil er Gott die Ehre gab. Und einige von euch wissen ja, ich bin in der Pflege tätig und ich habe viele, viele alte Leute schon versorgt und gewaschen. Und die meisten so ab 80, 90 sind eigentlich froh, die sagen das immer, ich bin froh, wenn ich morgens aus dem Bett rauskomme. Ja. Und wenn man sich das dann vorstellt, da hier der Abraham mit seinen 100 Jahren und dann die Ansage von Gott, und das ist ja nicht nur das Schwangerwerden, das war ja keine Jungfrauengeburt, gell? Da hat er ja noch dieser Akt der Zeugung dazugehört, ja, wenn ich mal, wir sind ja unter uns, sind alle erwachsen, ne? Ich spreche das einfach mal so an, das ist eine Sache, die Sarah hat beim ersten Verkünden von Gott einen Lachenfall gekriegt, der Abraham später dann auch, ja, wie soll das gehen, wie soll das funktionieren? Und wenn ich dann meine Patienten mir so angucke, ja, die sind wirklich froh, wenn sie morgens aus dem Bett rauskommen und das alles noch funktioniert und das Bett sauber ist. Ja, das ist immer das Allerwichtigste, das Bett muss sauber sein, wenn ich aufstehe. Und da an die ehelichen Pflichten, ja, da war, ist ja mit keiner Spur dran zu denken. Ne? Ich habe eine 100-Jährige kennengelernt, die konnte, 99, die wurde nicht 100, oder? Doch, die wurde 100. Die konnte noch Klavier spielen, aber das war die große Ausnahme, ja. Die meisten sind wirklich Pflegefälle oder viele von denen, die ich kenne halt, ja. Aber Gott, weißt du, Gott, ich glaube, dieses Jahr 24 ist das Jahr der Landeinnahme. Das kam ja die ganze Zeit, das ist das Jahr der Landeinnahme und zwar von der übernatürlichen Landeinnahme. Gott will für dich in Sachen hinein, wo du denkst, wie soll denn das gehen, wie soll denn das funktionieren, das ist völlig, völlig unmöglich, ja, und da führt uns Gott rein. Der Pastor hat es, glaube ich, am Sonntag auch gepredigt, ja, dieses Übernatürliche, ja, da kannst du gewiss sein, ohne Gott geht es nicht, ja, dieser Punkt, wenn es ohne Gott nicht geht, dann ist es eine gute Sache. Und wie hat es der Abraham gemacht? Er hat Gott die Ehre gegeben, ja. Er hat seinen erstorbenen Leib angeschaut, er hat seine Frau angeschaut, ja. Und dann hat er Gott dafür die Ehre gegeben. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber weil du das gesagt hast, glaube ich das. Weil der Absender bekannt war, weil er Gott kannte, ja. Josu hat es gepredigt, du musst Gott kennenlernen, ja, du musst wirklich kennenlernen, weil er ist kein Mensch, dass er lügt. Wenn er eine Ansage macht, dann kommt das zur Vollendung. dann kommt das zur Vollendung. Und wie kommt es zur Vollendung? Indem ich Gott die Ehre gebe darüber, indem ich Gott preise. Ja, der Glaube, Hebräer 11 heißt, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Ja, und er zieht das Unsichtbare in das Sichtbare hinein. Ja, der Glaube reißt die Sachen aus dem Himmel herunter, ja. Und ich kenne viele Leute, und ich nehme mich da nicht aus, ich war auch so, du hast Prophezeiungen von Gott bekommen oder von irgendwem, ja, und du wartest und du sagst, und Herr, wann wird es denn soweit sein? Aber fang mal an, Gott die Ehre dafür zu geben, dass er das gesagt hat, weil wenn es nämlich Gott gesagt hat, passiert's. Ja, es passiert, weil es Gott gesagt hat. Und weil du anfängst, ihn zu glauben, weil du plötzlich groß denkst, ja, weil es ist ja Gott, es hast ja nicht du gesagt, sondern Gott hat es gesagt. Und wenn es Gott sagt, dann kommt es gewiss zur Vollendung. Ja, wer hat den Mut, Gott zu glauben? Ja, ist jemand da, der den Mut hat, Gott zu glauben? Ja. Ja, das ist der Punkt. Haben wir den Mut, Gott zu vertrauen, das Übernatürliche zu glauben? Ja, die Sachen, die du natürlich machen kannst, das ist easy, das läuft alles so. Du weißt ja, das kannst du, jenes kannst du, das kannst du vielleicht nicht, das lässt du dann bleiben, lässt du andere machen. Aber wenn Gott sagt, hier, das habe ich für dich vor, und es ist, also in der Regel ist es eine Vision, die über dein menschliches Vermögen hinausgeht, ja. Und dann zu sagen, hey, ja, ich gebe dir die Ehre. Ich weiß zwar nicht, wie es gehen soll. Ich weiß zwar nicht, wie es werden soll. Ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, aber du hast es gesagt und ich preise dich dafür. Ich preise dich dafür. Ich kann mir den Abraham richtig vorstellen, wie er Gott gepriesen hat dafür, dass das zustande kommt. Dieses übernatürliche Ding, ja. Kind, dieses übernatürliche Kind, ja. Ja, das ist der Hammer, weil Gott bringt die Sachen zu Wege, nicht wir, weißt du. Wenn du immer nur auf deine Umstände schaust, wenn du immer nur auf deine Möglichkeiten schaust, dann wirst du nie darüber hinausgehen, ja. Du schaust auf Gottes Möglichkeiten, ja. Du schaust auf das, was er kann, ja. Es kommt nicht so viel darauf an, was du tust oder machen kannst, sondern darauf, was Jesus für dich ist, ja. Wer ist Jesus für dich, ja? Wer ist Gott für dich? Ist er wirklich der übernatürliche Wundertäter oder ist Gott für dich jemand, der in deinen Möglichkeiten sich ausbreitet? Ja, dann bleibt es auch nur bei deinen Möglichkeiten. Hast du den Mut, wirklich das Übernatürliche zu glauben, ja? Und das dir aufzuschreiben, ja? Manchmal ist es ja so, man glaubt in seinem Herzen Sachen, also geht's mir immer so. Aber dann die Sache mal auszusprechen, ja. Ah, wenn das jemand anders mitteilst oder aufschreibst, ja, wenn du es dir aufschreibst, was Gott dir gesagt hat, da geht mir dann schon immer die Muffe, wenn das jemand liest und denkt, was ich da aufgeschrieben habe, ja. Ja, oder was, wenn ich das meiner Frau sage, dann denke ich immer, meine Güte, das ist ja völliger Irrsinn, was ich da sage, ja, was mir Gott gezeigt hat. Aber bei Gott sind doch die Sachen möglich, ja. Wir haben doch einen übernatürlichen Gott, wir haben einen großen Gott, ja. Wir haben einen Gott, der diese Ströme hervorbringt, der die Wunder hervorbringt, ja, der den Glauben hervorbringt. Du brauchst auch nicht selber glauben, du brauchst nur auf deinen Schöpfer zu schauen, ja, der die Erde geschaffen hat. Weißt du, ich weiß nicht, der Josua wird es wissen, wenn du hier ein paar Kilometer nach oben gehst, da ist alles tot, da oben ist kein Leben möglich, ja, im Weltraum. Das sind minus 200 Grad oder was, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist es da kalt, da, und Gott hat diese Erde gemacht, ja, und hat diesen Lebensraum mitten in diesen unwirtlichen Lebensraum, hat er diesen Lebensraum geschaffen für uns, damit wir leben können, ja. Er hat diese ganzen Tiere geschaffen, diese ganzen Pflanzen, ja, und hat diese ganzen vielen unterschiedlichen Menschen geschaffen. Was sollte Gott unmöglich sein? Ich sage dir, nichts ist Gott unmöglich, ja, aber haben wir den Mut, ihm zu glauben, wirklich für deine Situation zu sagen, Herr, ich weiß, du bist Sieger über meiner Situation. Du bist Sieger. Du bist der Herr. Du bist Sieger, ja. Du bringst es hervor. Nicht ich bring's hervor, ja. Aber du benutzt mich, weißt du. Du bist Sieger in der Situation. Du bist Sieger. Er ist der König. Er ist gut. Er ist Gott, ja. Lasst uns doch weg von uns schauen, ja. Nicht in dem Kreisel, nicht um uns selber drehen, ja. Es war gut, dass du das noch gesagt hast, ja. Und lasst uns auf Jesus schauen, ja. Er ist der Überwinder, ja. Er ist am Kreuz. Kreuz gegangen und hat den Sieg schon vollbracht. Wer ist bereit, ihm zu glauben, dass der Sieg da ist? In deinem Leben, in deiner Unmöglichkeit, ja? Mit einer unbeheilbaren Krankheit. Wer ist bereit zu glauben, dass es Gott gemacht hat? Wer ist bereit, das zu glauben? Und nicht nur zu sagen, sondern Gott zu vertrauen, weil es er gesagt hat. Ich sehe es zwar nicht, noch nicht, aber ich weiß, du hast es gemacht. Ich weiß, du hast es gemacht. Ich weiß, du hast meine Finanzen sauber gemacht, du hast sie gesegnet, ja. Ich weiß, du hast mir die Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. Ja, es steht in seinem Wort, ja. Wer ist bereit, diese Verheißung für sich anzunehmen, ja? Ich habe mir ein Journal angelegt, ja, und da schreibe ich nicht jeden Tag, aber immer mal eine Verheißung rein von Gott und sage, das gehört jetzt, ab heute gehört das mir. Es gehört ab heute mir, ja, die Verheißung, ja. Du musst dieses, was nützt dir das Wort, wenn du es immer nur liest, ja? Du musst es auch für dich nehmen, ja? Du musst die Verheißung sagen, das gehört jetzt mir, ja? Und das zeigt dir Gott, ja? Gott zeigt dir die Verheißung und du stellst dich drauf und sagst, ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber Gott hat es gesagt, also gehört es mir. Und ich weiß nicht, ob es noch anderen gehört, aber mir gehört es auf alle Fälle. Mir, habt ihr den Mut zu sagen, das gehört mir, was Gott gesagt hat. Gesundheit gehört mir, ja. Ich bin geheilt von allen Krankheiten, weil Jesus das für mich getragen hat, ja. Er kümmert sich um alles, ja. Wie heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, das bedeutet nämlich zu sagen, Herr, du hast es gemacht, ich mache mir keine Gedanken mehr über diese Sachen, weil du hast es gemacht, du hast schon den Sieg über dieser Situation, du hast schon den Sieg über dieser Sache, du hast schon den Sieg, bist du bereit, das zu glauben? Ja, Gott zu vertrauen, ja, egal was rechts und links die Leute sagen, vorne, hinten, oben, unten. Du vertraust dem Wort, du vertraust Gott, weil er ist für uns gestorben. Ist doch der Hammer, er ist für uns gestorben, ja. Er ist für uns gestorben, als er dich kannte, noch mitten in der Sünde drin, ja. Ist er für dich gestorben, weil er glaubt, dass du es glaubst, ja. Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Genau das hat er zu ihm gesagt. Und so betet er auch für uns, dass unser Glaube nicht aufhört, sondern stark wird. Ja? Und hier an dieser Stelle beeindruckt mich so, Abraham stärkte seinen Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Ja? Über was er noch gar nicht gesehen hat. Wo jeder ihm gesagt hat, ja, wo ihn die Leute ausgelacht haben, ja, ja. Meine Nachkommen werden zahlreicher als ich dann im Himmel. Da war überhaupt noch nichts zu sehen, ja. Ja, der hätte, ja, hier in Deutschland hätte er Rente bekommen, ja, Pflegeversicherung wahrscheinlich, ja. Ja, aber es ist doch da immer, was bei Gott möglich ist, ja. Weil er ist Gott. Er ist kein Mensch, er ist Gott. Amen. Halleluja. Gott ist einfach fantastisch und das Wichtige ist auch zu wissen, Gott will, ja, Gott will und Gott will auch bei dir. Ja? Also was wir heute alles gehört haben, ja, Gott möchte wirklich und Gott möchte auch 2024 für dich da sein. Ja, Gott ist nicht irgendein Richter, dem es gut geht, wenn es seinen Kindern schlecht geht, sondern Gott ist glücklich, wenn es dir gut geht. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott ist Papa und ein Papa möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Ein Papa ist nicht glücklich, wenn es seinen Kindern nicht gut geht, sondern er möchte immer, dass es uns gut geht. Ja, und auf deine Situation, egal in welcher Situation du vielleicht noch steckst, auch am Livestream hatte ich einfach so den Eindruck, ja, Gott will. Gott will, dass es dir finanziell gut geht. Es steht in seinem Wort. Ja? Nimm es für dich persönlich, wie es der Andreas gesagt hat. Gott will, dass es dir gesundheitlich gut geht. Ja? Als Jesus gefragt wurde, willst du mich, ja, wenn du möchtest, ne, hat ihn ja gefragt. Und dann hat Jesus gesagt, ich will dich heilen. Ich will dich heilen. Ja? Und Jesus sagt auch zu jedem einzelnen seiner Kinder, Ja, ich hab's getragen am Kreuz. Durch meine Wunden bist du geheilt worden. Ich möchte es, ja. Du bist nicht als Ausnahme definiert, ja. Auch nicht dieses Jahr als Ausnahme irgendwo definiert. Alles giltet nur für dich nicht dieses Jahr. Nein, es giltet alles für dich dieses Jahr. Und diesen Fokus sollten wir haben. Diesen Fokus sollten wir wirklich haben und nicht sagen, wow, ja, jetzt muss ich damit kämpfen. Nein. Gott hat für dich gekämpft. Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat's für dich getragen. Ja, es ist nicht dein Ding mehr, sondern es ist sein Ding, aber in dir. Und da dürfen wir wirklich den Fokus drauf halten, wie wir heute den ganzen Abend eigentlich schon gehört haben, ja, den Fokus einfach auf Jesus halten. Ich hatte da ein Bild da dafür, auch ja, fand ich eigentlich recht beeindruckend für mich jetzt so, und ich möchte es einfach euch auch weitergeben, ja, egal welchen Bereich, wo es heute noch nicht funktioniert vielleicht bei euch, ja, macht's nicht aus eigener Kraft, versucht's nicht aus eigener Kraft, sondern lasst Jesus rein. Es bringt nichts, wenn du in diesem dunklen Raum stehst und irgendwie versuchst, Ordnung zu machen, ja, du wirst nichts sehen. Du wirst über Dinge drüber fallen, du wirst über Dinge drüber stolpern, ja. Du wirst auch nicht anfangen können zu putzen in diesem Raum, weil du siehst nichts. Es ist einfach dunkel da drin. Es ist einfach dunkel. Aber wenn du in diesen Raum reingehst und das Licht anschaltest, was passiert dann? Dann siehst du auf einmal alles, was in diesem Raum ist, was in diesem Raum vielleicht unordentlich ist oder aber auch, was für Schätze in diesem Raum drin sind. Und so ist es in unserem Leben auch, in jedem Bereich deines Lebens. Ja? Schalte das Licht ein. Auf gut Deutsch, lass Jesus rein. Weil Jesus ist das Licht. Und wenn du Jesus reinlässt in diesen Bereich deines Lebens, ob es finanziell ist, ob es Beziehung ist oder mit was du auch noch zu kämpfen hast vielleicht oder wo du sagst, da geht's doch nicht vorwärts, ja? Lass einfach Jesus rein. Versuch's nicht mit deiner eigenen Kraft irgendwo im Dunkeln rumzufallen, sage ich jetzt einfach mal, oder vielleicht auch mal gegen die Wand zu laufen und du kennst dich gar nicht mehr aus, was links oder was rechts ist, sondern schalt das Licht ein, lass Jesus rein und du wirst genau erkennen, was in diesem Raum noch zu tun ist. Ja, du wirst genau sehen, wow, da ist noch vielleicht ein bisschen Staub drauf, ja, dann wird es dir Jesus zeigen, ein bisschen Staub wischen hier, ja, oder die Kiste vielleicht mal nach draußen bringen, das heißt deine Sorgen mal da rausschmeißen aus diesem Raum, ja, und einfach mal Jesus machen lassen, auch das, ja, oder aber auch, vielleicht ist der Raum ja vielleicht schon ganz schön, ja, kann ja sein, ja, dann wirst du aber sehen, vielleicht sind Schätze auch in diesem Raum, also Gaben, die du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast, das wirst du aber alles nur erkennen durch Jesus. Deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, ja, wenn es in Bereichen deines Lebens vielleicht nicht so gut funktioniert, schalt das Licht ein, lass Jesus rein und du wirst wirklich merken, wie es auch in diesem Raum, wie es auch in diesem Bereich weitergeht, ja, wie du merkst, wow, dieser Raum ist ja schön, dieser Bereich meines Lebens, ne? Ich muss gar nicht finanzielle Nöte die ganze Zeit haben, sondern ne, der Raum auf einmal fängt an zu leuchten, auf einmal ist finanzieller Segen da, weil Jesus es übernommen hat. Ja? Wenn du vielleicht noch Ängste oder Sorgen über Gesundheit oder irgendwas hast, schalt in diesem Raum das Licht ein, lass Jesus rein und du wirst merken, wow, er ist ja gestorben für meine Krankheiten. Wow, ich muss das gar nicht mehr tragen, sondern er hat's getragen. Ich kann es ihm abgeben. Ich kann ihm danken. Ich kann ihm, wie es der Andreas auch gesagt hat, ich kann ihm die Ehre geben dafür, dass er es getragen hat vor 2000 Jahren, ja, auch wenn es noch nicht sichtbar da ist. Aber ich gebe ihm die Ehre. Ich gebe ihm mein Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass dieses Wort, dass es die Wahrheit ist. Und du wirst merken, wie sich's ändert. Ja, du wirst merken, wie sich's ändert, wie dieser Raum, dieser Bereich in deinem Leben immer schöner und schöner und schöner und schöner wird. Ja, und wenn der eine Raum schön ist, dann geh zum nächsten Raum und schalte auch das Licht ein. Und am besten schaltest gleich überall das Licht ein, damit Jesus in jedem Bereich deines Lebens einfach, ja, der Herr sein darf. Und ich hatte so das Wort für dieses Jahr, was ich so bekommen habe, steht in Zacharia 4, Vers 6, kennt jeder. Und da steht drin, in der Hoffnung für alle Übersetzung, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und da möchte ich einfach euch ermutigen. Versucht wirklich nicht mehr alles durch eure Kraft. Ja? Versucht es nicht durch euer Denken, ja, durch euer, wow, wie kann ich das jetzt lösen, wie kann ich dieses Problem irgendwie lösen, sondern es ist Teamarbeit gefragt, ja, es ist Teamarbeit gefragt, und zwar du und der Heilige Geist, du und Jesus, du und der Papa zusammen. Wenn dieses Team vorwärts geht, ja, und dieses Team letztendlich besteht nicht nur aus diesen Teilen, sondern dieses Team ist dann letztendlich wieder der Leib, wenn dieser Leib vorwärts geht, ja, wie es der Josua gesagt hat, wenn die Flüsse ineinander fließen, ja, wenn jeder kleine Fluss ineinander fließt, es gibt einen reißenden Strom, und wir werden alles umreißen, was vom Teufel in Beschlagnahm genommen worden ist, was der Teufel vielleicht heute noch im Besitz hat. Es wird einfach überflutet werden, weil keine Mauer, kein Damm kann sowas halten, ja, so einen reißenden Fluss. Aber es fängt im Kleinen an, es fängt bei dir an, es fängt wirklich bei dir persönlich an, es fängt in deiner Familie an, es fängt in der Gemeinde an, ja, es fängt in den ganzen Gemeinden auf dieser Welt an. Wir sollten einfach ihn machen lassen und nicht uns alles machen, ja. Es gibt die tollsten Shows, es gibt die tollsten Sachen hier auch bei, also hier auf dieser Welt, meine ich, oder auch vielleicht bei Gemeinden oder so. Es gibt ganz, ganz tolle Sachen, ganz tolle Programme. Aber ich habe eins gelernt: Wenn der Heilige Geist nicht da ist, dann ist es tot. Ja, dann ist es tot. Und es merken auch die Menschen in dieser Welt. Ja, ich habe die letzte wieder gelesen von zwei bekannteren Personen. Ich weiß nicht, Hulk Hogan, der Wrestler, habe ich gelesen. Der hat sich auf einmal zu Gott bekehrt, zu Jesus bekehrt. Wow, sage ich, wow. Ja, er hat eine Leere gespürt in seinem Leben. Ja, Jesus ist die Nahrung, die wir brauchen. Jesus ist es, den wir brauchen. Jesus ist es, den du brauchst in deinem Leben. Jesus ist es, den du jede Minute eigentlich brauchst, ja? Es ist nicht deine Kraft, ja? Jesus hat aus Fischern und Zolleintreiber, ja, hat er Jünger gemacht, die dazu gar nicht befähigt waren aus menschlicher Sicht. Die hatten gar keine Ausbildung dafür. Die hatten nichts dafür, ja? Und er hat sie befähigt und hat wow draus gemacht, ja. Er hat aus einem Paulus, der letztendlich die Christen damals noch verfolgt hat, gut, er war gelehrt, ja, aber er hat einen draus gemacht, der wirklich vorwärts gegangen ist, ja, der für das Richtige vorwärts gegangen ist, ja. Und das Schöne ist einfach, es kommt nicht darauf an, welche menschlichen Fähigkeiten du hast. Es kommt darauf an, dass du Jesus in dir hast. Ja, und das ist der springende Punkt. Ja, und deswegen gilt einfach so eine Ausrede auch nicht mehr. Ich kann nicht, oh, ich muss noch ein bisschen warten und ich muss vielleicht noch jenes oder auf Jesus warten, bis 20.000 Engel in meinem Zimmer erscheinen oder bis ich, was weiß ich was, abgeschlossen habe, bis ich 5 Jahre bei der Glory Life Schule dabei war, dann kann ich endlich durchstarten. Nein, auf das kommt es gar nicht so drauf an. Ja, gut, wir dürfen immer weiter wachsen. Aber es ist jetzt der Zeitpunkt, loszugehen. Es ist jetzt der Zeitpunkt, den Schritt nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt, das, was du möchtest, Herr Jesus. Ich gehe diesen Schritt einfach vorwärts, ja. Ich lasse es einfach mal zu, dass der Heilige Geist durch mich wirkt. Ich lasse es einfach mal zu und gebe einfach mal ab. Und ich habe gemerkt, das ist das Beste, was du tun kannst. Ja, das ist das Beste, was du tun kannst. Mein Gebet ist immer: Heiliger Geist, übernimm du mich ganz. Heiliger Geist, tust du durch mich. Heiliger Geist, ich kann es nicht, aber du durch mich kannst alles. Ja, und das ist einfach, ich möchte einfach euch ermutigen, das ist einfach phänomenal. Wenn er es tut, dann funktioniert es. Ja, wenn er es tut, dann geht's. Und dann ist es auch nicht mehr so anstrengend. Ja, ab und zu muss ich ganz ehrlich zugeben, gebe ich auch offen zu, falle ich mal wieder in so ein altes Muster vielleicht mal wieder rein, wo ich dann merke, wow, jetzt wird's wieder schwierig. Ja, jetzt merke ich, dass es wieder aus mir herauskommt, ja, dann muss ich mich auch wieder umkehren, dann muss ich auch wieder Buße tun und sagen, es tut mir leid, mach es du, tust du. Ja? Und da möchte ich euch einfach auch heute Abend ermutigen nochmal, wenn ihr merkt, ja, in den einzelnen Bereichen, vielleicht in dem einen oder anderen Bereichen, da ist es noch schwierig oder da ist noch Sand im Getriebe, geb es einfach ab und sag, mach es du. Weißt du, der Teufel will dich mit allen möglichen Sachen davon abhalten, mit Sorgen, mit Ängsten und allem Möglichen möchte er dich davon abhalten, dass es leicht für dich ist und dass der Heilige Geist durch dich wirkt und dass es er macht. Ja, er versucht dich mit allem Möglichen abzulenken. Ja? Ob es jetzt auch, wenn es vielleicht nicht so anstrengend ist, ob es jetzt mit Fernsehen ist oder keine Ahnung was, mit Ängsten ist, mit Sorgen ist, was auch immer er daherbringt. Er versucht auf jeden Fall, dass du diesen Fokus verlierst, ne? Dass wir diesen Fokus verlieren mit dem Fahrrad oder mit dem Kreisel und dass du ins Wanken kommst. Ja? Er möchte, dass du fällst, dass du liegen bleibst und am besten gar nicht mehr aufstehst. Ja? Aber das ist nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist, wir stehen auf. Unsere Zukunft ist, wir gehen voran. Unsere Zukunft ist, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg. Ja? Das hat Jesus uns vorgelebt. Er hat es uns gezeigt. Ja? Und das ist es, auf was es drauf ankommt, standhaft zu bleiben, ja, den Fokus zu bewahren, ja, Ängste und Sorgen haben keinen Platz mehr bei dir, die müssen weg, die müssen raus, ja, schüttel sie einfach mal ab, wenn du vielleicht noch da ein bisschen was hast, schüttel sie einfach mal ab, ja, sag weg da damit, das gehört nicht mehr zu mir, das gehört der Vergangenheit an, Ängste, Sorgen haben bei mir nichts zu suchen, weil mein Papa ist größer, ist stärker als alles hier auf dieser Welt und er sagt ja. Er sagt ja zu dir. Ja? Und das Mindset, ja, das sollte unser Mindset sein für dieses Jahr, um einfach nicht uns ständig stoppen zu lassen, ja, oder ablenken zu lassen von irgendwas. Ja? Das macht gar keinen Sinn. Das ergibt null Sinn, sage ich jetzt einfach mal, sich ständig stoppen zu lassen wegen irgendwelchen Sachen. Und ganz ehrlich, da muss ich auch jeden Tag wieder neu mich ausrichten. Ich muss jeden Tag mich wieder neu ausrichten, um mich nicht ablenken zu lassen, um nicht Ängste und Sorgen reinzulassen. Weil, wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Nachrichten angucken, wenn wir die Welt angucken, ist schon Grund zur Sorge da, ja, aus der weltlichen Sicht. Da können schon mal Ängste kommen aus weltlicher Sicht. Aber das ist nicht mehr unsere Welt, ja. Das ist nicht deine Welt. Du bist ein Himmelsbürger. Du bist mit Jesus hochversetzt an himmlische Orte. Du lebst in dieser Welt jetzt noch, ja, aber dein Zuhause ist im Himmel. Ja, die Atmosphäre, wo du lebst, ist da oben und nicht mehr hier unten. Und auch diese Ausrichtung, diesen Horizont sollten wir einfach haben, ja, und uns nicht sagen, wow, wie sollen wir das hinkriegen? Wie soll ich als Einzelner jetzt das oder jenes hinkriegen? Du musst es nicht als Einzelner machen, sondern er macht's durch dich, ja, er macht's durch dich. Nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. Durch seinen Geist. Er ist es, der dir Weisheit gibt. Er ist es, der dir Erfolg gibt. Er ist es, der dich versorgt. Er ist es, der dir die Liebe gibt, die du brauchst. Er ist es, der die Leere in dir auffüllt. Er ist es, der dir die Kraft jeden Tag gibt. Er ist es, ja, der alles in sich hat, alles, was du benötigst, alles, was du brauchst. Und es steht sogar geschrieben, alles ist möglich. Dem, der da glaubt. Also lasst uns doch glauben, ja? Nicht umsonst heißt es Gläubige. Nicht umsonst heißt es, wir sind Gläubige. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an ihn. Wir glauben an die Auferstehung. Wir glauben daran, dass er es vollbracht hat. Und damit gehen wir vorwärts und lassen uns durch nichts aufhalten. Aber durch gar nichts. Und lasst uns auch nicht mehr zurückschrecken. Wisst ihr, Meine Familie, wo ich komme, ich bin ja in Bayern geboren, komme so richtig aus dem Katholischen, ja, da gab's nicht so schöne Stühle, ja, da ist man noch auf so Holzbänken gekniet, ne, da gab's auch keine Abdeckung, sondern so richtig so mit dem Knie noch auf so eine Holzbank, ja, das hat so richtig weh getan, wenn der Pfarrer da mal wieder ein bisschen länger gebraucht hat, ja, da kam ich, ja, und dann schon mal erzählt, ne? Wenn man dann seine Sünden loswerden wollte, dann musste man da ein paar Vaterunser beten, dann war es wieder gut. Muss da einen Beichtstuhl gehen. Damals habe ich gar nicht gewusst, was ich jetzt alles so sagen sollte. Na, da hat man so einen Zettel noch gekriegt, da konnte man dann was auswählen, was man noch sagt, na, falls das für einen zutreffen könnte. Dann hat er noch so ein bisschen da, ich weiß nicht, was er gebetet hat, Ich will es gar nicht runterreden, ja, aber was ich sagen möchte ist, es war einfach keine lebhafte Beziehung, ja, und ich bin da einfach so aufgewachsen mit meiner Familie, mit meiner Oma, Opa, Tanten, Papa und so weiter, ja, und dann habe ich das hier jetzt alles kennengelernt. Ja, ich habe diese Beziehung zu Jesus kennengelernt. Und ich wollte dann denen auch immer erzählen, na, da gibt's mehr. Hallo, da gibt's nicht nur sonntags in die Kirche gehen und dann anderthalb Stunden zuzuhören oder vielleicht mal eine Stunde zuzuhören und dann wieder nach Hause zu gehen und dann einfach sein Leben weiterzuleben. Ja, da gibt's jemanden, der dich ganz, ganz, ganz, ganz fest liebt. Ja, da gibt's jemanden, der eine Beziehung mit dir haben möchte. Da gibt's was Größeres. Da gibt's mehr als nur irgendwelche Floskeln, ja, da gibt es eine lebendige Beziehung zu Gott. Ich bin immer wieder abgeprallt oder kam mir auf jeden Fall immer wieder so vor, als ob sie mich nicht ganz so für ernst nehmen oder denken, oh, jetzt kommt der schon wieder und hoffentlich redet er nicht so viel davon wieder. So kam ich mir, ich weiß es nicht, ob es so war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kam mir auf jeden Fall von den Reaktionen immer wieder so vor. Aber ich habe nicht aufgegeben, ja? Ich habe nicht aufgegeben, ich habe für sie gebetet und so weiter und so fort. Und was ich jetzt so spannend war, ich war jetzt wieder an Weihnachten, war ich auch dort und habe mit meiner Frau und meinen Kiddies die so besucht. Und meinem Opa, der ist jetzt 89 und so, den ging es dann nicht mehr so gut oder geht es nicht mehr gerade so gut. Und das Erste, was war, ist, was meine Frau dann so gesagt hat, das war schon letztes Mal, aber was er so gesagt hat, war dann, kommt, ich hatte so den Eindruck, wir sind rausgegangen, ich hatte so den Eindruck, wir sollten für die nochmal beten zusammen und denen das nochmal sagen, dass sie das Übergabegebet sprechen, ne? Weil wir wissen nicht, ob die jetzt an Jesus glauben oder nicht. Ich so, ja, ich hatte den Eindruck auch, hatte aber nicht den Mut. Und meine Frau so, ja, jetzt komm, jetzt gehen wir rein. Und ich so, ja, machen wir nochmal. Dann sind wir nochmal zurück, sind nochmal reingegangen, haben gesagt, liebe Oma, lieber Opa, na, ihr wisst ja, Jesus und so, und er liebt euch ganz, ganz fest. Und ja, und ihr seid jetzt ja auch schon älter und kennt ihr überhaupt Jesus so richtig, ja? Und habt ihr so eine Beziehung? Und dann haben sie so rumgedruckst und haben wir gesagt, ja, wir hatten so den Eindruck, dass wir einfach das nochmal festmachen sollten, ja? Und dass wir einfach so ein Gebet jetzt nochmal sprechen, dass ihr euch wirklich zu Jesus nochmal so richtig ausrichtet. Und dann gucken dich die zwei mich an und sagen ja. Und ich so, wow, gab's noch nie, ja? Sie sagten einfach ja. Und dann habe ich mit denen, oder meine Frau und ich haben da mit denen das Übergabegebet gesprochen. Ja. Mein Opa hat dazwischen noch geweint und so alles. Also dann kamen richtig die Tränen und haben sich wirklich festgemacht für Jesus. Ja. Und das hat mich dann wirklich tief berührt. Und jetzt, wo wir dann jetzt nochmal da waren, war mein Opa, musste dann auch nochmal ins Krankenhaus und da haben wir auch gebetet nochmal für ihn. Und dann habe ich mit meiner Tante gesprochen, die ja, weiß ich nicht, wo die so immer gestanden ist und so, aber die hat mir dann wirklich gesagt, ich habe dich extra, also wir waren dann im Urlaub, waren wir dann jetzt in Frankreich ein paar Tage und die wollte mich eigentlich nicht stören, aber sie hat dann extra mich angerufen oder hat dann auch geschrieben und so weiter, dass ich für das Ganze bete. Und danach hat sie mir dann gesagt, ich habe dich extra angerufen, weil ich einfach wusste, wenn du betest, dann geht die OP auch gut. Ja? Und die hat einfach erkannt mittlerweile, da gibt es was Größeres. Ja? Da gibt es was Größeres. Aber ganz, auf was ich eigentlich hinaus will, auf den springenden Punkt, auf was ich hinaus will. Ich habe jahrelang, habe ich wirklich gebetet. Mir lag es wirklich auf dem Herzen für sie, dass sie das einfach mal erkennen. Jedes Mal, wenn ich dort war, kam ich mir irgendwie komisch vor. Also irgendwie, na, da war der Geist dieser Welt und da war Gott. Ja? Und irgendwie kam ich mir immer blöd vor. Aber es ist ein Licht, auch wenn es wir in dem Moment nicht sehen. Du und ich sind ein Licht und wir sollen scheinen in dieser Welt, ja? Und 2024 sollen wir scheinen in dieser Welt. Und vielleicht kommst du dir mal blöd vor, ja? Vielleicht kommst du dir mal fehl am Platz vor. Es ist egal, es ist egal. Du siehst nicht rein in die Menschen, was passiert. Du siehst nicht rein, was kommt oder so, ja? Sondern Gott hat einen Plan, ja? Und Gottes Plan für dich und für mich ist, in dieser Welt zu scheinen. Ein Licht zu sein für alle anderen. Salz zu sein in dieser Welt für die, die noch nicht errettet sind, ja? Und nicht umsonst haben wir den Auftrag bekommen, in die Welt hinauszugehen, ja, Menschen zu Jesus zu führen, das Evangelium zu verkünden, Menschen einfach die Hände aufzulegen, sodass sie wieder gesund werden, Dämonen auszutreiben und sogar Tote aufzuerwecken. Ja. Das ist unser Auftrag. Und das ist, wie der Andreas gesagt hat, wenn dir gar nichts mehr einfällt, was du gerade tun sollst, ja, dann mach das. Geh hinaus, erzähl von Jesus, bete für Kranke, treib die Dämonen aus und lass Tote auferstehen. Ja, mach es einfach, tu es einfach, geh diesen Weg und lass dich nicht mehr aufhalten, ich kann nicht. Ja, du kannst es nicht, aber der in dir lebt, kann es. Und der in dir lebt, der scheint so mächtig, ja, der scheint so tief in diese Finsternis hinein, dass es die Leute in deinem Umfeld sehen werden. Ja, und es ist auch in deinem Umfeld so, du scheinst, du kannst es, ja. Wenn du im Gebet bist, wenn du dich führen lässt vom Heiligen Geist, es geht nicht anders. Du wirst scheinen. Es geht nicht anders. Ja? Aber verdeck es nicht. Verdeck es nicht. Ja? Stell es nicht unter einen Schemel. Stell es nicht oder verdeck es nicht mit irgendwas anderem, sondern lass es leuchten. Und du verdeckst es, indem du einfach entweder es nicht glaubst oder du sagst, es gehört nicht mir oder du sagst, ich kann es nicht. Damit verdeckst du es. Ja? Wenn du aber die Möglichkeiten siehst, die Gott hat, und es sagt das Wort Gottes, ja, welche Möglichkeiten sie sind, und da steht drin, alles ist möglich. Alles ist möglich. Wenn du diese Möglichkeiten in deinem Leben siehst, wenn du diese Möglichkeiten in deinem Umfeld siehst, wenn du diese Möglichkeiten in diesen einzelnen Bereichen deines Lebens siehst, dann wird nichts unmöglich bleiben, aber auch gar nichts, sondern alles ist möglich. Und wenn du auf ihn vertraust, ist einfach alles möglich. Halleluja. Halleluja. Und das ist unser Gott. Das ist unser Jesus. Das ist wirklich wow. Das ist wow, ja. Und ich möchte jetzt einfach noch eine kurze Zeit einfach heute Abend einfach damit verbringen, dass wir uns wirklich mal in Ruhe, also lass uns mal 5 Minuten wirklich in uns gehen, lass den Heiligen Geist einfach mal zu, dass er dir zeigt, wo ist vielleicht noch ein Bereich in meinem Leben, wo ich einen Lichtschalter drücken soll? Wo ist vielleicht noch ein Bereich in meinem Leben, wo ich Gott begrenzt habe, wo ich noch Ängste oder Sorgen oder irgendwas zugelassen habe? Ja? Lass es einfach mal zu, dass der Heilige Geist es dir zeigt. Und dann wollen wir einfach auch noch mal gemeinsam zum Schluss beten. Aber lasst uns wirklich mal so 5 Minuten wirklich mal in der Ruhe einfach mal den Heiligen Geist wirken lassen. Mach das auch bitte am Livestream, ja. Nimm einfach mal die Zeit, lass einfach mal alles links und rechts, kein Kaffee holen, kein irgendwas holen, sondern lass dich ganz ein auf den Heiligen Geist und lass es ihm dir zeigen, wo noch Bereiche sind, wo vielleicht noch dunkel ist, ja, wo du selber gemacht hast oder ja, wo noch was war ich jetzt noch, André? Wo es noch dunkel war, genau, also wo du das Licht einschalten sollst, genau, wo du Sachen noch selber gemacht hast oder wo noch Ängste oder Sorgen sind, ja, dann schütte sie einfach mal weg. Lass es dir jetzt zeigen, genau. Okay. Und hat Heilige Geist was aufgezeigt? Bei wem hat er was aufgezeigt? Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, lasst uns einfach mal aufstehen und lasst uns einfach ein Gebet noch sprechen. Wir dürfen einfach nachsprechen. Herr Jesus, vergib mir, wo ich es alleine versucht habe, wo ich auf meine Kraft vertraut habe. Und ich möchte zukünftig, dass du diesen Bereich übernimmst. Ich lade dich ein, Herr Jesus. Übernimm diesen Bereich. Und ich danke dir, Herr, dass du es super machen wirst. Und vergib mir, Herr, wo ich noch Ängste und Sorgen zugelassen habe. Ich will ganz auf dich vertrauen, weil dein Wort sagt, alles ist möglich und du hast es vollbracht. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte jetzt einfach noch weiter beten. Und ich danke dir, ihr dürft einfach mal so ein bisschen noch in Sprachen beten. Karabashikarabasia drabasandra barabashikarabasandra pirababashikarabasandra barabashikarabacha. Halleluja, Herr. Und ich befehle jetzt jedem Geist der Angst, der Sorge zu weichen in dem Namen Jesus. Ja, ich danke dir, Herr, dass wir wirklich mit Entschiedenheit jetzt vorwärts gehen dürfen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass da eine richtige Entschiedenheit jetzt reinkommt, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt von hier toucht, Herr, der zuhört, Herr, der es nachhört, Herr, der hier ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt toucht mit einem neuen Feuer, mit einer neuen Entschiedenheit, vorwärts zu gehen, Herr. Ich danke dir, Herr, standhaft zu bleiben, Herr. Herr, ich danke dir, du hast uns zugerüstet, du hast uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, Herr, mit allem, was wir brauchen, Herr, und wir wollen wirklich zukünftig unser ganzes Vertrauen auf dich setzen, Herr. Wir wollen nicht nach links und nach rechts blicken, Herr, sondern wir wollen mit Entschiedenheit vorwärts gehen, Herr, mit Entschiedenheit vorwärts gehen, Herr. Ich danke dir für wirklich frisches, neues Feuer jetzt von direkt von deinem Thron, Herr. Ich danke dir für Kraft und Stärke, Herr, in jeden einzelnen Körper jetzt hinein, in Jesu Namen. Herr, danke, Herr, danke, Herr, für frische, Herr, für neue Offenbarungen auch von deinem Wort, Herr, für neue Gaben auch, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wenn wir rausgehen, Herr, dass die Menschen wirklich sehen, Herr, da ist ein Licht, Herr, das ist so richtig, dass wir jeden Einzelnen anziehen, Herr, der noch nicht errettet ist, Herr, dass du uns das zeigst, Herr Jesus, da, wo wir auch auf Menschen zugehen sollen, Herr, wo wir wirklich beten dürfen, Herr, wo wir wirklich, ja, einfach handeln sollen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass die ganze Umgebung einfach diese Herrlichkeit, diese Fülle einfach miterleben darf, Herr, dass sie dich kennenlernen dürfen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass diese Liebe wirklich aus jedem Einzelnen von uns herausströmt, Herr, in unsere Familien hineinströmt, Herr. Ich bete ganz besonders, Herr, für Familienmitglieder, Herr, die noch nicht errettet sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt touched, Herr, dass du sie berührst, Herr, dass sie einfach von dieser Herrlichkeit so angezogen sind, Herr, dass sie gar nicht mehr anders können, Herr, als nach dir zu fragen, Herr, dass sie hungrig werden, Herr, dass diese Decke wirklich von ihren Augen einfach weggezogen wird, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine richtige Erweckung in den Familien, Herr, und drüber hinaus, Herr, dass es wie so überall, dass die Lichter angehen, Herr, auf der ganzen Welt, Herr, dass jeder dich erkennen darf, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür eine richtige Erweckungswelle, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Ich sehe auch noch einfach so, wo jemand so einen Raum wirklich Licht angemacht hat im finanziellen Bereich, ja. Jeden, der es betrifft jetzt, es ist wirklich für dich, wo du gesagt hast, ja, ich habe es immer selber versucht, aber es hat nie so richtig geklappt mit den Finanzen. Und ja, ich spreche dir jetzt da einfach zu in dem Namen Jesus. Ich danke dir, weil ich habe diesen Raum gesehen, wo das Licht angegangen ist. Und ich habe einfach gesehen, wie da Jesus drin war und wirklich überall so Schälchen hingestellt hat, wo Geld drin ist, ja, und ich danke dir, Herr, ich danke dir für Versorgung, Herr, ich danke dir für Versorgung für das Jahr 2024, Herr, ich danke dir, dass wir da auch wirklich vorangehen dürfen, Herr, ich danke dir, Herr, dass du uns wirklich mit allem gibst, was wir benötigen und noch mehr, dass wir geben können, Herr. Dass wir in der Fülle wirklich leben dürfen, Herr. Ich danke dir, dass wir so viel haben, dass wir geben können, Herr. Und weil du bist ein Gott der Fülle, Herr. Du lässt es nicht, ja. Und ich sehe jetzt einfach, wie wieder nachfließt einfach von Geld in diese Schälchen hinein. Und ich danke dir, Herr, für finanziellen Segen, Herr, den du wirklich ausgesprochen hast. gesprochen hast, auch in deinem Wort, Herr. Ja, wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen und dazu gehört auch der finanzielle Segen, Herr. Ich danke dir da dafür, ganz besonders auch für die, die jetzt da wirklich das Licht angeschaltet haben, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jetzt wirklich, dass es ein Sichtbare jetzt auch sichtbar ist, Herr, wie der finanzielle Segen jetzt da ist, im Namen Jesus, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, du bist phänomenal, du bist genial, Herr. Ich danke dir, Herr, auch für neue, ja, das hatte ich einfach gerade noch den Eindruck, da ist neue Gaben auch für Träume und neue Offenbarungen, also auch für Worte, für Bilder, die du einfach empfangen wirst, direkt vom Thron, ja. Gott möchte, dass wir wissen, was wir tun sollen. Ja, Gott möchte mit uns kommunizieren. Gott möchte uns mitteilen, was zu tun ist. Ja, und ich danke dir und das setze ich jetzt frei für eine noch tiefere Ebene von Offenbarungen direkt vom Thron, Herr. Ich danke dir da dafür, Herr. Für mehr Klarheit, Herr. Ich setze auch Weisheit frei. Weisheit frei. In jeder Situation, bei jedem Einzelnen, Herr, setze ich Weisheit frei. Ja, ich danke dir da dafür, Herr. Danke, Herr, dass du heute wirklich so richtig austeilen möchtest, Herr, so wie es auch bei der Begrüßung schon gesagt wurde, Herr, das sind viele Früchte, viele Gaben, viele Vitamine, die wir einfach brauchen, Herr, und das möchten wir jetzt wirklich nehmen, ja, nimm es einfach mal so im Geist, pflückse einfach mal die einzelnen Früchte, die jetzt da sind, das sind, ja, neue Offenbarungen, wie gesagt, Träume, göttliche Träume, danke, Herr, Worte der Erkenntnis auch, Herr, ich danke dir, Herr, danke, Herr, da ist aber auch Fürbitte, Gebet Fürbitte, ja, eine Gabe der Fürbitte, Halleluja, danke, Herr, auch beruflich, ja, habe ich gerade den Eindruck, einfach Gabe, einfach beruflich so richtig durchzustarten, ja, und wirklich Geld fürs Reich Gottes zu bringen, ja, danke, Herr, auch das setzt mal frei in dem Namen Jesus, danke, Herr, Halleluja, Zeichen und Wunder sehe ich auch gerade einfach, dass diese Worte Zeichen und Wunder, noch mehr von dir, Herr, noch mehr, ja, Zeichen und Wunder, Herr. Ich danke dir, Herr. Für uns sind Zeichen und Wunder Normalität, ja. Im Himmel sind Zeichen und Wunder, die sind einfach normal. Es ist normal, dass jemand geheilt wird. Es ist normal, ja, dass der Segen da ist. Es ist normal, dass Tote auferstehen, ja. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, ja, dann sind solche Sachen einfach normal. Und ich danke dir, Herr, dass es einfach für uns zur Normalität wird, dass es gar keinen anderen Gedanken mehr gibt, als wenn wir für jemanden beten, dass er einfach gesund ist, Herr. Da gibt es gar keinen anderen Gedanken mehr, als dass wir, wenn wir jemanden die Hände auflegen, dass es mit dem besser ist, ja. Ich danke dir da dafür, Herr. Danke, Herr, für ein neues Mindset da, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich unsere Zeltpflöcke weiter rausstrecken, ja. Weit ausstrecken, ja. Und dich einfach wirken lassen. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen.